Thomas Mann, 1875 bis 1955. Es ist der 17. Oktober 1930. Gut ein Monat ist vergangen, seit die NSDAP bei den Reichstagswahlen über 6,4 Millionen Stimmen erhalten hat. Im Beethovensaal des Berliner Konzerthauses haben sich zahlreiche Sozialdemokraten und Republikaner versammelt, die gespannt auf den Mann der Stunde warten, auf Thomas Mann. Als der Schriftsteller vor die Menge tritt, hat er sofort ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Er startet einen Appell an die Vernunft der Deutschen. Die wachsende Bedrohung durch den Nationalsozialismus darf nicht unbeachtet bleiben. Mit fester Stimme wendet er sich an seine Zuhörer. Der Nationalsozialismus ist eine Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv massendemokratischer Jahrmarktsroheit. Einzelne Zwischenrufe werden laut. Thomas Mann lässt seine Augen durch den Saal schweifen und versucht, gegen den immer lauter werdenden Tumult anzusprechen. Ist das deutsch? Ist der Fanatismus, die gliederwerfende Unbesonnenheit, die orgiastische Verleugnung von Vernunft, Menschenwürde, geistiger Haltung in irgendeiner tieferen Seelenschicht des Deutschtums wirklich zu Hause? Langsam nimmt die Situation bedrohliche Ausmaße an. Eine Gruppe von 20 SA-Männern versucht durch allerlei Krawall die Veranstaltung zu sprengen. Am Ende seiner Rede bleibt Thomas Mann nichts anderes übrig, als das Gebäude durch den Hinterausgang zu verlassen. Zwar begleitet ihn der Applaus seiner Befürworter, doch seine Worte können die Katastrophe nicht verhindern. Am 6. Juni 1875 erblickt Thomas Mann in der Hansestadt Lübeck das Licht der Welt. Er ist das zweite Kind des geachteten Kaufmanns und Senators Thomas Johann Heinrich Mann und dessen Frau Julia. Seine Kindheit empfindet Thomas als gehegt und glücklich. Besonders die alljährlichen Sommeraufenthalte im Strandbad Travemünde gefallen dem Jungen, denn hier kann er dem tristen Schulalltag für ein paar Wochen entkommen. Nicht, dass er den Lehrstoff nicht verstehen würde. Nein, er findet den Unterricht viel zu stumpfsinnig, als dass es sich lohnen würde, dort seine Energie zu verschwenden. Er äußert später über seine Zeit im Katharineum, dem Gymnasium in Lübeck: »Ich verabscheute die Schule« und tat ihren Anforderungen bis ans Ende nicht genüge. Seine Energie investiert Thomas schon früh ins Schreiben. Viele seiner Aufsätze und Prosaskizzen erscheinen in der Schülerzeitschrift »Der Frühlingssturm«. Dabei ist bemerkenswert, dass Thomas damals bereits von seinem Weg als Schriftsteller überzeugt ist. Einen Brief unterschreibt er mit »Thomas Mann, lyrisch-dramatischer Dichter«. Noch während der Schulzeit stirbt Thomas Vater. Als seine Mutter Julia daraufhin mit seinen Geschwistern Lübeck verlässt und in die Weltstadt München zieht, bleibt der 16-Jährige allein in der Hansestadt zurück. Seine neu gewonnene Freiheit trägt nicht gerade dazu bei, dass sich Thomas in der Schule mehr anstrengt. Die meisten Abende verbringt er im Operntheater und genießt dort die Musik Wagners. Nach der 11. Klasse verlässt er das Katharineum ohne Abitur und folgt seiner Mutter nach München, wo er die nächsten 40 Jahre seines Lebens verbringen wird. Doch zunächst wird aus dem Traum, als Schriftsteller zu arbeiten, nichts. Thomas Vormund macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Er beschließt, dass der Junge etwas Anständiges, etwas Bürgerliches lernen soll. Thomas entscheidet sich für ein Volontariat in der Süddeutschen Feuerversicherungsbank. Schnell merkt er jedoch, dass ihm die Büroarbeit zu eintönig ist. Wie viel interessanter ist es, da eine Geschichte zu erzählen. Neben seiner Arbeit schreibt Thomas seine erste Erzählung, die Liebesnovelle »Gefallen«. Diese wird prompt ein Erfolg und im Literaturmagazin »Die Gesellschaft« veröffentlicht. Mutig kündigt Thomas daraufhin seine Stellung und besucht ein Jahr lang journalistische Veranstaltungen an der Münchner Hochschule. Anders als seine Kommilitonen und späteren Schriftstellerkollegen ist Mann nicht allein auf die sogenannte »brotlose Kunst« angewiesen. Er bekommt seit seinem 21. Lebensjahr aus dem Nachlass seines Vaters jeden Monat eine Summe von 180 Goldmark ausbezahlt. Das ermöglicht ihm, ein Leben als freier Schriftsteller zu führen. Wie schon Goethe vor ihm, zieht es auch Thomas Mann nach Italien. Zusammen mit seinem Bruder Heinrich verbringt er fast 3 Jahre im Land der Kunst und Inspiration, unter anderem in Rom und Palestrina. In den Novellen, die dort entstehen, bringt er ein Thema zu Papier, das zum Topos vieler seiner Werke wird. In der Novelle »Der kleine Herr Friedemann« beispielsweise wird das Besondere an Manns Weltsicht deutlich. Es gibt eine Kluft zwischen Künstler und Bürger, zwischen Geist und Materie, zwischen Kunst und Leben. Man könnte fast sagen, der Mensch muss sich zwischen dem Leben, gleichbedeutend mit dem Bürgertum, und dem Tod, gleichbedeutend mit der Kunst, entscheiden. Beides zusammen kann er nicht ausleben. Nachdem eine Auswahl seiner Novellen erschienen ist, ermutigt ihn der Chefredakteur des Berliner Verlags S. Fischer, sich an einen längeren Text heranzuwagen. Noch in Italien beginnt Thomas mit der Arbeit an seinem ersten Roman, Buddenbrooks. Er nimmt für die Familiensaga seine Kindheit in Lübeck zum Vorbild. Mit viel Liebe zum Detail zeichnet er die hanseatische Gesellschaft, verarbeitet viele Erfahrungen und auch reale Persönlichkeiten. Das Buch steht unter dem Motto »Aufstieg und Verfall einer Familie«. Es beschreibt über 4 Generationen eine Entwicklung vom tüchtigen Kaufmann und Bürger zum lebensuntüchtigen Künstler. Als der Roman 1901 in 2 Bänden erscheint, findet sich nicht selten ein Lübecker Bürger in einer Romanfigur porträtiert. Es kursiert sogar eine inoffizielle Liste, die über alle Parallelen und Anspielungen aufklärt. Mit dieser Methode des Schreibens macht sich Thomas Mann nicht nur Freunde. Sein Roman wird zwar insgesamt ein großer Erfolg, jedoch empfinden ihn manche Lübecker als Frechheit und sind beleidigt über die Art und Weise, wie Thomas Mann sie in seinem Roman dargestellt hat. Bereits 2 Jahre später stellt sich mit dem Novellenband Tristan, in dem unter anderem die Erzählung Tonio Kröger enthalten ist, der nächste schriftstellerische Erfolg ein. Mit 28 Jahren hat Thomas Mann als Schöpfer 2 Novellenbände und eines Romans schon einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht. Nicht nur beruflich geht es vorwärts, auch privat bahnt sich eine positive Veränderung an. Mann verliebt sich in die Tochter einer angesehenen Münchner Familie, in Katja Pringsheim. Er liebt sie unter anderem, weil er die Hoffnung hat, sie würde ihn davor bewahren, dass die Kunst ihn lebensunfähig mache. Im Februar 1905 ist es dann soweit. Es wird Hochzeit gefeiert im Hause Mann. Mit Katja gewinnt Thomas eine hilfreiche Hand, die ihn in allen Dingen unterstützt. Sie kümmert sich um den Haushalt, übernimmt die Kindererziehung und erledigt nebenbei noch alles Geschäftliche. Kurzum, sie hält den Alltag von Thomas Mann fern, damit dieser sich voll und ganz auf sein literarisches Schaffen konzentrieren kann. Die Mannsche Villa in der Poschinger Straße im Münchner Stadtteil Bogenhausen wird zum Mittelpunkt zahlreicher Gesellschaften und Lesungen. Doch die Werke Thomas Manns, die nun entstehen, sind nicht annähernd so erfolgreich wie seine früheren. Sein dramatischer Versuch, das Theaterstück Fiorenza, hat nur mäßigen Erfolg und wird in den Rezensionen nicht mit Lob bedacht. Auch mit seinem Roman Königliche Hoheit trifft man nicht den Geschmack des Publikums. Das Happy End empfinden die Leser als märchenhaft und seicht. Es fehle der Geschichte an nötigem Tiefgang, wirft man ihm vor. Wenigstens im Privaten ereignet sich in dieser Zeit Erfreuliches. In den Jahren von 1905 bis 1910 bringt Katja 4 gesunde Kinder zur Welt, 2 Mädchen und 2 Jungen. Das Jahr 1912 bringt schließlich auch beruflich eine Wende. Auf einer kurzen Italienreise entsteht die Novelle »Der Tod in Venedig«, die noch heute zu den bekanntesten Texten Manns zählt. Kurz darauf entpuppt sich ein höchst unerfreulicher und besorgniserregender Vorfall als Quelle der Inspiration. Bei Katja besteht der Verdacht auf Tuberkulose. Als sie sich deshalb in einem Lungensanatorium in Davos erholt, wird sie von ihrem Mann besucht. Die Atmosphäre, die in dem Sanatorium herrscht, fesselt Thomas Mann dermaßen, dass er seinen gesamten nächsten Roman, den er erst 1924 vollenden wird, vor dieser Kulisse spielen lässt. Der Zauberberg ist nicht nur der Titel des Werks, sondern bezeichnet konkret eine Heilanstalt, die hoch oben und abgeschlossen von der Welt auf einem Berg liegt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs trübt die Familienidylle der Manns, denn er treibt einen Keil zwischen die Brüder Thomas und Heinrich. Thomas lässt sich zumindest anfangs von der Idee des Krieges begeistern. Er vertraut darauf, dass ein großer, grundanständiger, ja feierlicher Volkskrieg für die Friedenssicherung in Europa unumgänglich sei. Heinrich vertritt die gegenteilige Meinung. Er ist Demokrat und Pazifist. Die politischen und weltanschaulichen Meinungsverschiedenheiten steigern sich so weit, dass der Kontakt zwischen den Brüdern ganz abbricht. Nur über ihre Schriften kommunizieren sie noch miteinander, beziehungsweise versuchen, die Ansicht des anderen zu entkräften. In den Betrachtungen eines Unpolitischen bringt Thomas den Konflikt auf den Punkt. Bei mir überwiegt das nordisch-protestantische Element, bei meinem Bruder das romanisch-katholische. Bei mir ist also mehr Gewissen, bei ihm mehr aktivistischer Wille. Ich bin ethischer Individualist, er Sozialist. Und wie sich der Gegensatz weiter umschreiben und benennen ließe, der sich im Geistigen, Künstlerischen, Politischen, kurz in jeder Beziehung offenbart. Erst nach dem Krieg ändert sich Thomas' radikale Einstellung. Im Jahr 1922, anlässlich Gerhard Hauptmanns 60. Geburtstag, verkündet er seine neu gewonnene politische Überzeugung in dem Vortrag von Deutscher Republik. Er möchte den Studenten im Berliner Beethovensaal die Notwendigkeit und den Nutzen einer Republik nahebringen. Diese Wandlung nimmt Heinrich durchaus zur Kenntnis. 3 Jahre später, als Thomas seinen 50. Geburtstag feiert, versöhnen sich die Brüder in aller Öffentlichkeit. Im Münchner Rathaus spricht Heinrich vor versammeltem Publikum: Freuden und Ehrungen, die dir zuteil werden, sind Freuden und Ehrungen genauso für mich und uns alle. Und so nimm meine Glückwünsche. Mit einer Umarmung endet der Bruderzwist. Nach diesem Jubiläum unternimmt Thomas Mann viele repräsentative Reisen durch ganz Europa. Eine besondere Ehre wird ihm Ende des Jahres 1929 zuteil. Völlig unvorbereitet erreicht ihn die Nachricht, dass er mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt werden soll. In Stockholm nimmt er den Preis entgegen, der vor allem seinem Roman Buddenbrooks gewidmet ist. Diese Ehrung ist dem Schriftsteller von großem Nutzen, steigert sie durch seine Popularität enorm. Die Buddenbrooks sprengen mit einem Mal alle Verkaufsrekorde. Über 1 Million Exemplare gehen über den Ladentisch. Schon im darauffolgenden Jahr wendet sich das Blatt. Die Nationalsozialisten gewinnen immer mehr Einfluss in der Politik und vor allem in den Köpfen der Menschen. Als sich Thomas Mann in seiner deutschen Ansprache öffentlich gegen den Nationalsozialismus stellt, gerät er in die Schusslinie der Nazis. Drohungen per Brief oder Telefon werden immer häufiger. Durch den Druck geraten Manns Arbeiten an seinem neuen Projekt, einem biblischen Josef-Zyklus, immer wieder ins Stocken. Wenn er zu Vorträgen ins Ausland eingeladen wird, empfindet er den Abstand zu Deutschland fast als eine Wohltat. Eine Vortragsreise rettet Mann und seiner Frau einige Jahre später das Leben. In der Nacht auf den 28. Februar 1934 brennt der Reichstag in Berlin. Als Reaktion auf dieses Ereignis werden die Grundrechte der Bürger außer Kraft gesetzt. In einem solchen Deutschland muss Thomas Mann, dessen Ansichten den Nationalsozialisten schon länger ein Dorn im Auge sind, um seine Freiheit oder gar sein Leben fürchten. Also beschließt er, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Thomas Mann sieht sich selbst als Emigrant aus Zufall statt aus Überzeugung. Vergiftet schien mir Deutschland, nicht erhoben. Wildfremd geworden über Nacht bot es mir keine Städte und Atemluft mehr. Ich war nicht emigriert. Ich war nur auf Reise gegangen. Und plötzlich fand ich mich als Emigrant. Auch wenn Mann sein gesamtes Vermögen in München zurücklassen muss, kann er in der Fremde seinen Lebensunterhalt gut bestreiten. Dabei hilft ihm vor allem die internationale Beliebtheit seiner Werke, die zu dieser Zeit bereits in viele Sprachen übersetzt wurden. Nur eines fehlt ihm außerordentlich: das Manuskript seiner biblischen Josef-Tetralogie. Das liegt nämlich noch in seiner Bogenhausener Villa. Nur dem Einsatz seiner Tochter Erika ist es zu verdanken, dass dieses wertvolle Manuskript doch noch in seine Hände gelangt. Sofort macht sich Mann an die Fortsetzung seiner Arbeit, zuerst in Frankreich, dann in der Schweiz. Obwohl Thomas Mann schon seit langem ein Gegner der Nationalsozialisten ist und bisher mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten hat, scheut er sich nun, seinen Standpunkt öffentlich zum Thema zu machen. Er möchte auf keinen Fall mit unbedachten Worten riskieren, dass die Deutschen seine geschriebenen Worte, seine Bücher, in Zukunft nicht mehr lesen dürfen. Auf diese Weise gelingt es ihm, 2 der 4 Bände des Josef-Zyklus auch in Deutschland zu veröffentlichen. Schließlich ist Mann mit seiner Geduld am Ende. Auf einer Konferenz in Nizza bricht er sein Schweigen und bezieht öffentlich Stellung gegen den Nationalsozialismus. In den nächsten Jahren bekommt Mann die Macht der Nazis am eigenen Leib zu spüren. Sie beschlagnahmen nicht nur sein gesamtes Vermögen und entziehen ihm die deutsche Staatsbürgerschaft, auch die Ehrendoktorwürde der Universität Bonn wird ihm aberkannt. Für viele Emigranten, vor allem für Schriftsteller und Künstler, wird Mann so etwas wie ein Helfer in der Not. Er bietet ihnen Obdach, unterstützt sie finanziell und verschafft ihnen die nötigen Ausreisedokumente und Visa. Nicht nur mit Taten macht er sich um die Emigranten verdient, sondern auch mit Worten. Er wird Mitbegründer der Emigrationszeitschrift Maß und Wert und hält viele Vorträge. Auf seinen Reisen verschlägt es ihn mehrmals in die Vereinigten Staaten, wo er oft viele Monate verbringt. Als sich die Nationalsozialisten immer weiter ausbreiten und sich ihnen im Frühjahr 1938 schließlich Österreich anschließt, fühlt sich Mann in der Schweiz, ja in ganz Europa, nicht mehr sicher. Das Angebot, als Gastprofessor in Princeton zu arbeiten, erleichtert ihm die Entscheidung, nach Amerika auszuwandern. Dort angekommen, erhält er an 3 amerikanischen Hochschulen einen Ehrendoktortitel. Hier zollt man ihm den Respekt, den er in Deutschland schmerzlich vermisst hat. Nach und nach folgen dem Ehepaar Mann ihre Verwandten und Kinder sowie einige Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler nach. Princeton wird zum geistigen Mittelpunkt der deutschen Emigration. In diesem Kreis erscheint 1939 Manns Roman Lotte in Weimar, der von der Begegnung des alten Goethe mit seiner Jugendliebe Charlotte Kästner, ehemals Buff, handelt. Auch wenn Thomas Mann weit von seiner Heimat entfernt ist, möchte er seinen Landsleuten nahe sein. Eine Möglichkeit, den Panzer aus Propaganda und Demoralisierung zu durchbrechen, bietet das Radio. Fast 5 Jahre lang sendet der englische Sender BBC einmal im Monat eine Rede von Thomas Mann nach Deutschland, die an die deutschen Hörer gerichtet ist. Thomas Mann möchte ihnen die Augen öffnen, zum Widerstand mahnen und Mut machen. Seine Bemühungen tragen zwar keine großen Früchte, aber sie sind eine Geste, die einen kleinen, aber treuen Hörerkreis erreicht. Unter Roosevelt als Präsidenten widmet sich Thomas Mann voll und ganz seinem Josef-Zyklus, den er 1943 nach 13 Jahren endlich vollendet. Das Durchhaltevermögen verdankt er nicht zuletzt einer streng durchorganisierten Arbeitsweise. Diszipliniert schreibt Thomas Mann jeden Tag von 9 bis 12 Uhr, selbst wenn er auf Reisen ist. Er meint dazu, ich kann überall arbeiten, nur muss ich ein Dach über dem Kopf haben. Seinen Stundenplan kann er allerdings nur mit Unterstützung seiner Familie einhalten. Vor allem seine Frau und seine Tochter Erika halten ihm den Rücken frei, so dass er die nötige Zeit zum Schreiben findet. Ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs werden Katja und Thomas Mann offiziell amerikanische Staatsbürger. So ist es kein Wunder, dass Thomas Mann nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands erst einmal nicht aus der Fremde zurückkehrt. Dieses Verhalten missfällt jedoch vielen Menschen in Deutschland. Vor allem die Anhänger der inneren Emigration, das heißt diejenigen Schriftsteller, die zwar in Deutschland geblieben sind, jedoch ihrer Gesinnung nach den Nationalsozialismus ablehnten, greifen Thomas Mann an. Sie werfen ihm vor, er habe Deutschland im Stich gelassen und mache sich ein bequemes Leben in der Fremde. Thomas Mann ist kein Freund dieser Polarisierungen, die zwischen einem guten und einem schlechten Deutschland unterscheiden. In seiner Rede »Deutschland und die Deutschen« bekennt er sich zur These der Kollektivschuld. Man hat zu tun mit dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Obwohl sich Deutschland um den Schriftsteller bemüht, er bekommt sogar seinen Ehrendoktortitel der Universität Bonn zurück, vergehen noch einige Jahre, bis er zumindest wieder nach Europa, genauer gesagt in die Schweiz, zurückkehrt. Davor verfasst er seinen letzten Roman, Dr. Faustus, die Biografie des Komponisten Adrian Leverkühn, der sich mit dem Teufel einlässt, damit seine Kompositionen gelingen. Erst anlässlich Goethes 200. Geburtstag im Jahr 1949 ist Thomas Mann bereit, wieder deutschen Boden zu betreten. Aus zahlreichen Einladungen sucht er sich die Städte Frankfurt und Weimar heraus. Dadurch stellt er klar, ich kenne keine Zonen. Mein Besuch gilt Deutschland selbst, Deutschland als Ganzem. Und keinem Besatzungsgebiet. 1955, sein letztes Lebensjahr, ist ein Jahr voller Höhepunkte. Zu Ehren von Friedrich Schillers 150. Todestag besucht Thomas Mann seine Vaterstadt Lübeck, die ihm die Ehrenbürgerwürde zuspricht. Zudem feiert er seinen 80. Geburtstag sowie seinen 50. Hochzeitstag mit Katja. Kurz darauf, am 12. August 1955, verstirbt Thomas Mann im Zürcher Kantonsspital und wird am 16. August im Beisein vieler Trauergäste auf dem Friedhof in Kilchberg in der Schweiz beigesetzt.